Guten Morgen, guten Morgen und guten Morgen. Guten Morgen und guten Morgen. Paul continues to talk about the resurrection. Paulus fährt fort, über die Auferstehung zu sprechen. Here's what he says. Er sagt Folgendes. The message we preach is Christ. Die Botschaft, die wir verkünden, ist Christus. Who has been raised from the dead. Der von den Toten auferstanden ist. So how could any one of you possibly say there is no resurrection of the dead? Wie könnte da jemand von euch behaupten, es gibt keine Auferstehung der Toten? Very interesting that Paul again insists here. Es ist sehr interessant, dass Paulus hier erneut betont, that the message he preaches is a person. Dass die Botschaft, die er predigt, eine Person ist. When I look back over the many years, wenn ich auf die vielen Jahre zurückblicke, many times I've found people who tried to find a clever message. Habe ich oft Leute getroffen, die versucht haben, eine kluge Botschaft zu finden. Now, I remember when I was at Bible school. Ich erinnere mich, als ich an der Bibelschule war. They taught us how to find clever messages to attract the unsafe people. Brachten sie uns bei, wie man clevere Botschaften findet, um die unerlösten Menschen anzulocken. Paul didn't do that. Paulus hat das nicht getan. I remember when I had a discussion with the other leaders with whom I planted churches with. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit den anderen Leitern, mit denen ich Gemeinden gründete. And here is what I said. Ich sagte, I said, if I have to use a clever message to get people to be part of the church. Ich sagte, wenn ich eine kluge Botschaft verwenden muss, um Menschen in die Gemeinde zu bekommen, then I have to keep preaching clever messages the whole time in order to keep them in the church. Dann muss ich die ganze Zeit kluge Botschaften predigen, um sie in der Gemeinde zu halten. That's way too stressful. Das ist viel zu anstrengend. I said, but if I preach Christ. Ich sagte, aber wenn ich Christus predige, they remain part of the church because of Christ. Bleiben sie wegen Christus Teil der Gemeinde. As long as Christ remains the center, of course. Solange natürlich Christus im Mittelpunkt steht. And this was one of the great passions of Paul. Das war eine der großen Leidenschaften von Paulus. I wonder why. Ich frage mich warum. Could it be that his very, very first encounter was with a person and not with theology? Könnte es sein, dass seine allererste Begegnung mit einem Menschen und nicht mit einer Theologie war? Remember, Paul was a very clever theologian. Erinnere dich, Paulus war ein sehr kluger Theologe. And he did not get converted because of some theological debate. Und er hat sich nicht wegen einer theologischen Debatte bekehrt. There wasn't a voice from heaven starting a doctrinal discussion with him. Es war keine Stimme aus dem Himmel, die mit ihm eine dogmatische Diskussion begann. There was a voice that said, Paul, Saul, Saul, why do you persecute me? Da war eine Stimme, die sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? And his question was, who are you? Und seine Frage war, wer bist du? And then the answer was, I am Jesus, I'm the Christ. Und die Antwort war, ich bin Jesus, ich bin der Christus. So Paul's encounter from the very beginning was with the person of Jesus Christ. Paulus hatte also von Anfang an eine Begegnung mit der Person Jesu Christi. And this is why I believe he was so passionate to preach nothing else but Jesus Christ. Deshalb glaube ich, hat er so leidenschaftlich nichts anderes als Jesus Christus gepredigt. But look, he didn't just preach Christ, the crucified, and there he stopped. Er predigte aber nicht nur Christus, den Gekreuzigten, und hörte dann auf. We know that he said to the Corinthians when I came to you. Wir wissen, dass er zu den Korinthern sagte, als ich zu euch kam. I knew nothing but Christ and him crucified. Kannte ich nichts anderes als Christus und den Gekreuzigten. But obviously that's not where he stopped his preaching of the gospel. Aber offensichtlich hat er an dieser Stelle nicht aufgehört, das Evangelium zu predigen. Look what he tells him here. Schau mal, was er ihnen hier sagt. The message we preach is Christ, who has been raised from the dead. Die Botschaft, die wir verkünden, ist Christus, der von den Toten auferstanden ist. I know we need to preach the cross. I understand that. Ich weiß, dass wir das Kreuz predigen müssen. Das verstehe ich. But we have to understand that with the cross, not everything was resolved. Aber wir müssen verstehen, dass mit dem Kreuz nicht alles gelöst wurde. I know this sounds strange to some people. Ich weiß, dass das für manche Leute seltsam klingt. So when Jesus shouted in John 19, verse 30, that it is finished. Als Jesus in Johannes 19, Vers 30 rief, es ist vollbracht. It's not true that it was finished at that time. Ist es nicht wahr, dass es zu diesem Zeitpunkt vollbracht war? People ask me, but you yourself preach that these words are very important. Die Leute sagen, aber du predigst doch selbst, dass diese Worte sehr wichtig sind. Yes. Ja. From our point of view. Von unserem Standpunkt aus gesehen. There are always two points of view, the earth and the heaven. Es gibt immer zwei Sichtweisen, die der Erde und die des Himmels. So from everything that had to be done through Jesus here on earth, was it completely finished? Alles, was durch Jesus hier auf der Erde getan werden musste, war vollständig abgeschlossen. Yes. Ja. Nothing needed to be added anymore for us here on earth. Für uns hier auf der Erde musste nichts mehr hinzugefügt werden. But Jesus' work was not finished. Aber das Werk Jesu war nicht vollendet. He still had to go to Hades for 3 days and 3 nights. Er musste noch 3 Tage und 3 Nächte in den Hades gehen. And then that was not enough. Und das war noch nicht genug. He had to be resurrected. Er musste auferstehen. And this is a very important point. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Now I know that after he was resurrected, he had to ascend too. Ich weiß, dass er nach seiner Auferstehung auch aufsteigen musste. Because he had to take his very blood to the throne room of heaven. Denn er musste sein eigenes Blut in den Thronsaal des Himmels bringen. But let's talk just about the resurrection. Aber lass uns nur über die Auferstehung sprechen. You see, if Jesus would not have been raised from the dead, wenn Jesus nicht von den Toten auferweckt worden wäre, then death would not have been conquered. Dann wäre der Tod nicht besiegt worden. Lazarus was resurrected by Jesus, but he died again. Lazarus wurde von Jesus auferweckt, aber er starb wieder. So Jesus said this. Jesus sagte, I'm the one who is alive. Ich bin der, der lebt. And then he says this. Und dann sagt er, I was dead, but I live forevermore. Ich war tot, aber ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. And I hold the keys of hell and death. Und ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. You see, the resurrection of Jesus had several important parts. Die Auferstehung Jesu hatte mehrere wichtige Aspekte. But the first important part that Paul is making here, der erste wichtige Punkt, den Paulus hier anspricht, ist, that because Jesus was resurrected, there is hope for us too. Dass es aufgrund der Auferstehung Jesu auch für uns Hoffnung gibt. Because remember, these people were wondering if there was a resurrection. Denn vergiss nicht, dass diese Menschen sich fragten, ob es eine Auferstehung gibt. Look at the final statement here of Paul in this verse. Schau dir die letzte Aussage von Paulus in diesem Vers an. So how could any of you possibly say there is no resurrection of the dead? Wie könnte da jemand von euch behaupten, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Do you remember the Sadducees and the Pharisees? Erinnerst du dich an die Sadduzäer und die Pharisäer? Those two were divided. Diese beiden waren uneins. The one said there is no resurrection of the dead, the other said yes there is. Die einen sagten, es gäbe keine Auferstehung der Toten, die anderen sagten, es gäbe sie doch. So obviously their influence has infiltrated the church in Corinth. Offensichtlich hatte sich ihr Einfluss in die Kirche in Korinth eingeschleust. This is why Paul is telling them. Deshalb sagt Paulus zu ihnen, how can you even say there is no resurrection? Jesus was raised from the dead. Wie könnt ihr überhaupt behaupten, es gäbe keine Auferstehung? Jesus ist von den Toten auferstanden. Do you remember how Paul told them? Erinnerst du dich, wie Paulus ihnen sagte? That he was seen by more than 500 brethren, he was seen by the apostle, and he was seen by me. Er wurde von mehr als 500 Brüdern gesehen, die Aposteln haben ihn gesehen, und ich habe ihn auch gesehen. And you still say there is no resurrection? Und ihr sagt immer noch, es gibt keine Auferstehung? Yes, there is. Doch, die gibt es. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.